Kapitel 12. Wer Christus empfangen will, muss sich mit großer Sorgfalt vorbereiten. Erstens. Reinige und schmücke die Wohnung deines Herzens. Stimme des Geliebten. Ich liebe die reine Seele. Ich bin der Born aller Heiligkeit. Ich suche das reine Herz. In ihm ist der Ort meiner Ruhe. Bereite mir den geräumigen, mit Polstern belegten Speisesaal. Dann werde ich bei dir mit meinen Jüngern Pascha feiern. Willst du, dass ich zu dir komme und bei dir bleibe, so fege den alten Sauerteig fort und reinige die Wohnung deines Herzens. Schirm dich ab gegen die ganze Welt und gegen alle Unruhe der Leidenschaften. Sitz wie ein einsamer Sperling auf dem Dach und überdenke deine Vergehen in der Bitternis deiner Seele. Denn wer jemanden liebt, bereitet dieser von ihm geliebten Person den besten und schönsten Platz. Die Gesinnung des Gastgebers erkennt man an den Vorkehrungen, die er zur Aufnahme des lieben Gastes trifft. Zweitens, tu, was du kannst. Ich ersetze das Mangelnde. Wisse jedoch, dass du diese Vorbereitung durch dein eigenes Schaffen nicht zu Wege bringst. Und wenn du dich auch ein ganzes Jahr darum bemühst und nichts anderes im Sinne hast, einzig Liebe und Gnade gewähren dir den Zutritt zu meinem Tische. Es ist, als wenn ein Armer zur Tafel des Reichen geladen würde. Ein Armer, der die Wohltaten nur durch demütigen Dank vergelten könnte. Tu, was an dir ist, und tu es gern, nicht aus Gewohnheit oder aus Zwang, sondern mit Furcht, Ehrerbietung und Liebe. Empfange den Leib deines geliebten Herrn und Gottes, der dich würdigt, zu dir zu kommen. Ich bin es, der dich ruft. Ich habe den Auftrag dazu gegeben. Ich werde ergänzen, was dir fehlt. Komme und empfange mich. Drittens. Deine Vorbereitung wünsche ich, doch ist sie mehr die Wirkung meiner Gnade als deiner Bemühungen. Wenn ich dir die Gnade der Andacht verleihe, so sage deinem Gott Dank. Ich komme nicht, weil du etwa würdig dazu bist, sondern weil ich mich deiner erbarmen will. Wenn du diese Gnade nicht hast, dich vielmehr wie ausgedörrt fühlst, dann beharre im Gebete, klage mir dein Leid, klopfe an und lass nicht nach, bis du einen Brotsamen oder einen Tropfen der heilbringenden Gnade verdient hast. Du bedarfst meiner, ich aber habe dich nicht nötig. Nicht du kommst, um mich zu heiligen, sondern ich komme, um dich zu heiligen und zu bessern. Du kommst, um von mir geheiligt und mit mir vereinigt zu werden, um neue Gnaden zu erlangen und von neuem zur Lebensbesserung entzündet zu werden. Vernachlässige die Gnade nicht, bereite vielmehr mit allem Eifer dein Herz und führe deinen Geliebten bei dir ein. Viertens, vergiss die Nachbereitung nicht, sei wachsam, losgelöst und schweige gern. Aber du sollst nicht nur vor der Kommunion eine andächtige Sammlung anstreben, sondern die Andacht auch nach empfangener Kommunion bewahren. Die Wachsamkeit nachher ist nicht minder wichtig als die Vorbereitung vorher. Denn die strenge Wachsamkeit nachher ist wiederum die beste Vorbereitung zur Erlangung größerer Gnaden. Darum wird einer ganz unempfänglich, wenn er sich gleich wieder den Zerstreuungen überlässt und den äußeren Trost sucht. Hüte dich vor dem vielen Reden. Bleibe in der Verborgenheit und koste deinen Gott voll aus. Du besitzest den, den die ganze Welt dir nicht nehmen kann. Ich bin es, dem du dich ganz hingeben sollst, so dass du fürderhin nicht mehr in dir, sondern ohne alle Sorgen in mir lebst.